Слава Господу, братья и сестры. Мы откроем Слово Божие. Wir öffnen das Wort Gottes. И читаем из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Из третьей главы, от 10 по 13 стих. И мы будем иметь сегодня порядочно текстов и будем внимательны к Слову Божию. Und wir wollen aufmerksam sein zum Wort Gottes. 1 Коринфянам 3, 1 Коринфянам 3, 10 по 13. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый строит, смотри, как строит». Ein anderer baut darauf, ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf baue. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? So aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и он испытает дело каждого, каково оно есть. So wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Наша тема сегодня, unser heutiges Thema, материал Божьего строения. Ist das Material des Baues Gottes. Из чего, из какого материала это строение строится? Aus welchem Material wird dieser Bau gebaut? И мы строим для вечности. Und wir bauen für die Ewigkeit. И строение, которое каждый из нас строим, Und der Bau, den jeder von uns baut, должно выдержать вечность. Muss die Ewigkeit aushalten. Поэтому нужен и материал такой, Deswegen braucht man auch ein solches Material, который выдержит вечность. Das die Ewigkeit aushalten wird. Конечно, ничего физическое, материальное это не выдержит. Natürlich wird nichts physisches, materielles dieses aushalten. Это такой материал, который дает Бог. Das ist ein solches Material, das Gott gibt. Amen. Amen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Я буду просить вашего внимания. Ich werde euch um eure Aufmerksamkeit bitten. У детей тоже. Auch die Kinder. Kinder auch. Слушайте внимательно. Hört aufmerksam zu. Вы в доме Божьем. Ihr seid im Haus Gottes. И вы слушаете Слово Божие. Und ihr hört das Wort Gottes. Которое устрояет нас. Welches uns erbaut. Очень важное слово пред нами. Ein sehr wichtiges Wort ist vor uns. Материал Божьего строения. Das Material für den Bau Gottes. Я имею всего три пункта. Ich habe insgesamt drei Punkte. И, конечно, будем обширно рассуждать об этом. Und wir werden sie weiträumig betrachten. Номер один. Nummer eins. Строение Божие. Der Bau Gottes. Должно строиться на истине. Muss auf der Wahrheit gebaut werden. Я понимаю. Ich verstehe. Это слово и в немецком, и в английском, и в испанском языке. Dieses Wort in der deutschen, in der englischen und in der spanischen Sprache. У русском языке. In der russischen Sprache. Это слово взято из старославянского языка. Ist dieses Wort aus dem altslawischen, aus der altslawischen Sprache genommen. И его нет ни в каком языке. Und es gibt es in keiner anderen Sprache. Только есть в старославянском языке. Nur in der altslawischen Sprache. Ja, и в русский переведено, и в русской Библии. Und es ist in die russische Bibel eingefügt. И строение должно строиться на истине. Und der Bau muss gebaut werden auf der Wahrheit. Вы понимаете, Wahrheit по-немецки, по-испански Verdad или Truth по-английски. Ihr versteht dieses Wort Wahrheit. Но вы вдвойне понимаете. Aber ihr versteht es Братья, in doppelter Weise. Строение, которое мы строим. Brüder, der Bau, den wir bauen. Которое молодые проповедники, молодые верующие строят. den die jungen Prediger, die jungen Gläubigen bauen. Подчеркните это. Unterstreicht dieses. Оно должно строиться на истине. Er muss auf der Wahrheit gebaut Аминь. Werden. Amen. Ни на чем другом. Nicht auf irgendetwas anderem. Фундамент есть Христос. Das Fundament ist Christus. Крайний угольный камень Христос. Der Eckstein ist Christus. И другого основания не может быть. Und eine andere Grundlage kann es nicht geben. Но на нем должно строение строиться. Sondern auf ihm muss dieser Bau gebaut werden. На истине. Auf der Wahrheit. Halleluja, слава Богу. Halleluja, Ehre sei Gott. Мы читаем Второзаконие 32. Wir lesen 5. Mose 32. И 4. Стих. Vers 4. Бог верен и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Er ist ein Fels, seine Werke sind unsträflich, denn alles, was er tut, das ist recht. Слава Богу. Ehre sei Gott. Слово Божье есть истина. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Это записано, можно читать, сестра, Иоанна 17:17. Das steht in Johannes 17, Vers 17. Бог верен и истинен. Gott ist treu und wahrhaftig. И нет неправды в нем. Und es gibt in ihm keine Unwahrheit. Слово Божье есть истина. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Иоанн 17:17. Johannes 17, Vers 17. Ephesians 4:21. Epheser 4, Vers 21. Истина в Иисусе. Die Wahrheit ist in Jesus. 1 Иоанна 5:6. 1. Johannes 5, Vers 6. Дух Святой есть истина. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Посему строение Божие должно строиться на истине. Deshalb muss der Bau Gottes auf der Wahrheit gebaut werden. Только такое строение выдержит все испытания и устоит. Nur ein solcher Bau wird alle Versuchungen durchstehen und wird bestehen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Мы имеем много проблем сегодня. Wir haben heute viele Probleme. Сегодня материал какой побало. Heute gibt es jedes mögliche Material. Особенно среди так называемых харизматов. Ganz besonders unter den sogenannten Charismaten. Я знаю, что слово харизма очень хорошее слово. Ich weiß, dass das Wort Charisma ein sehr gutes Wort ist. Это греческое слово. Das ist ein griechisches Wort. Означает дар. Und es bedeutet die Gabe. Слово это очень хорошее дар. Dieses Wort ist ein sehr gutes Gabe. Если я вам скажу, как это слово называется по-английски, вы удивитесь. Wenn ich euch sage, wie dieses Wort in Englisch heißt, werdet ihr erstaunt sein. Если я вам вышлю пакунок, пакет. Wenn ich euch ein Paket sende. И чтобы вас не обложили пошлиной за это. Und dass man euch dafür nicht, von euch dafür keinen Zoll verlangt. То я напишу на нем Gift. Dann werde ich da drauf schreiben Gift. Gift. А Gift по-английски это дар. Und Gift heißt in Englisch Geschenk. Понимаете? Versteht ihr das? То самое слово одинаково пишет. Es ist dieses selbe Wort und wird genauso geschrieben. И вот, дорогие, здесь мы читали. Und so, ihr Lieben, wir haben hier gelesen. И мы сравниваем сегодня. Und wir vergleichen heute. Почему я говорю это? Warum sage ich das? И вчера я объявил, что мы будем иметь очень важную лекцию, Und братья. Und gestern habe ich angekündigt, dass wir heute eine sehr wichtige очень Lektion haben werden. Лекцию. Eine sehr wichtige Lektion. Люди сегодня говорят, нам нужны только дары. Die Menschen sagen heute, wir brauchen nur Gaben. Если кто верит в дары, я верю в дары. Und wenn jemand an die Gaben glaubt, ich glaube они, an die Gaben. И они нужны дары. Und sie sind notwendig, die Но Gaben. Но нужны истинные дары. Aber es sind wahrhaftige Gaben notwendig. Никакая подделка. Nicht irgendeine Imitation. И эти истинные дары будут действовать истинно. Und diese wahrhaftigen Gaben werden auch wahrhaftig tätig sein. Они основаны на истине. Sie sind auf der Wahrheit gegründet. Amen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Читаем мы из 8 главы Евангелия от Иоанна. Wir lesen aus dem 8. Kapitel des Evangeliums von Johannes. 31-32 стих. Verse 31 und 32. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe aus der russischen Übersetzung gelesen. Jesus, говорит, Jesus sagt, и говорит слово, если. Und er sagt dieses Wort, wenn. В английский оно имеет только две буквы, if. In Englisch hat es nur zwei Buchstaben, if. Братья и сестры, Brüder und Schwestern, это слово употреблено в Библии dieses Wort ist in der Bibel gebraucht, 1521 раз. 1521 Mal. И оно всегда есть условное слово. Und es ist immer ein Bedingungswort. Иисус дает условие. Jesus stellt eine Bedingung. Уверовавшим. Dem Gläubigen. В том числе и нам. Und in der Zahl auch uns. Если пребудете в Слове Моем. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. То вы истинно мои ученики. Dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Истина делает людей свободными. Die Wahrheit macht die Menschen frei. А истина в Иисусе. Und die Wahrheit ist in Jesus. А истинное Слово Божие. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Истина есть Дух Святой. Die Wahrheit ist der Heilige Geist. Всякая ложь не от истины. Jegliche Lüge ist nicht von der Wahrheit. Всякая подделка не от истины. Jegliche Imitation ist nicht von der Wahrheit. Уже сестра сказала, всякая имитация не от истины. Die Schwester sagte schon, jegliche Imitation ist nicht von der Wahrheit. До 1962 года. Bis zum Jahr 1952 я был пастором. War ich Pastor. Потом я был и пастор, и больше евангелистом. Und dann war ich Pastor und noch mehr Evangelist. И когда я уезжал на евангелизацию und на месяц или больше, wenn ich wegfuhr zu einer Evangelisation für einen Monat oder länger, я доручал одному брату, habe ich es einem Bruder anvertraut. Он пришел к нам из баптистов. Er war zu uns von den Baptisten gekommen. Я вручал ему вести собрание. Und ich habe ihm die Versammlung zu führen anvertraut. Но я не знал, с кем он связан. Aber ich wusste nicht, mit wem er verbunden war. Он был связан с Армстронгом. Вы не знаете этого человека, но я знал. Er war verbunden mit Armstrong. Ihr kennt diesen Menschen nicht, aber ich kannte ihn. Это был заблудший человек, этот Армстронг. Das war ein verirrter Mensch, dieser Armstrong. У него было троичное учение. Er hatte eine dreifache Lehre. Немного субботничества. Ein bisschen von den Adventisten. Немного русализма. Ein bisschen. Его свидетель. Его свидетель. Ein bisschen von den Jehovaszeugen. И также Бритиш-Израилизм. Und auch ein bisschen Israelismus. Britisch Israelismus. Britisches Вы его Israelismus. Не знаете. Ihr kennt ihn nicht. Они учат, Sie lehren, что когда Израиль ушел из Египта, dass als Israel aus Ägypten auszog, они шли через Англию, dann gingen sie durch England, и Ефрем и Манасе остались в Англии. Und Ephraim und Manasse sind in England geblieben. Так что они принадлежат к Израилю. So dass sie zu Israel gehören. Но это ложь. Aber das ist Lüge. Но я не знал, что он от них получает литературу, этот брат. Und ich wusste nicht, dass dieser Bruder von ihnen Literatur empfängt. И вот, когда я разъезжал, und als ich wegfuhr, но мой отец был там, у собрания. Aber mein Vater war dort in der Versammlung. И этот брат, und dieser Bruder, он сеял эту доктрину, когда меня не было. Er hat diese Lehre gesät, als ich nicht da war. И однажды, когда меня не было, und einmal, als ich nicht da war, и он проповедует, und er predigte, читает из того места, где сатана искушал Христа. Und er las von der Stelle, wo der Satan Christus versuchte. Показал ему все, все царство мира сего. Und er zeigte ihm alle Reiche der Welt. И говорит, все тебе дам, если ты поклонишься мне. Und er sagt, ich werde dir dies alles geben, wenn du mich anbetest. И этот брат говорит, und dieser Bruder sagt, этот молитвенный дом принадлежит сатане. Dieses Gebetshaus gehört dem Satan. Эти скамейки, на которых вы сидите, принадлежат сатане. Diese Bänke, auf denen ihr sitzt, gehören dem Satan. Это кахведа принадлежит сатане. Diese Kanzel gehört dem Satan. И так дальше. Und so weiter. И у нас там была одна приближенная женщина. Und dort bei uns war eine Frau, die nahe dem Glauben war. Она была уже старушка. Sie war schon alt. И она была из старой русской аристократии. Und sie kam aus der alten russischen Aristokratie. И когда она все это услышала, und als sie dies alles gehört hatte, она даже в православии этого не слыхала. Das hatte sie noch nicht einmal bei den Orthodoxen gehört. Она подошла к моему отцу. Da ging sie zu meinem Vater hin. И говорит, брат Захарий. Und sagte, Bruder Захарий. А что же принадлежит Богу? Was gehört denn Gott? Если это все принадлежит сатане. Wenn dies alles dem Satan gehört. Что же принадлежит Богу? Was gehört denn Gott? А мой отец говорит ей. Und mein Vater sagt ihr. Сестра. Schwester. Так это же говорил сатана. Das hat doch der Teufel gesagt. А слово Божье говорит. Aber das Wort Gottes sagt. Господня земля и все, что наполняет ее. Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist. Amen, братья. Amen, Brüder. Слава Господу. Ehre sei dem все Herrn. Все сотворил наш Бог. Alles hat unser Gott geschaffen. Он создатель. Er ist der Schöpfer. Он есть истинный Бог. Er ist der wahrhaftige Gott. Сатана есть творец одного дела. Der Teufel ist der Schöpfer von einer Sache. Он создал грех. Er hat die Sünde geschaffen. До него греха не было. Vor ihm gab es keine Sünde. Таким образом, братья, auf diese Weise, Brüder, всякая ложь не от истины. Jegliche Lüge ist nicht von der Wahrheit. Господня земля и все, что наполняет ее. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin В русском ist. Переводе это 23 псалом, у вас там 24 и 1 стих. In der russischen Übersetzung ist das der Psalm 23 und in Deutsch Psalm 24, Vers 1. Читаем мы с 13 главы Евреев. Wir lesen aus Hebräer Kapitel 13. И 18 стих. Vers 18. Павел пишет. Paulus schreibt. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Betet für uns. Unser Trost ist der, dass wir ein gutes Gewissen haben und fleißigen uns, guten Wandel zu führen bei allen. Вы знаете, я много езжу автомобилем. Wisst ihr, ich fahre viel mit dem Auto. Особенно по Америке. Besonders in Amerika. И я везу братьям не только Евангелие, und ich bringe den Brüdern nicht nur das Evangelium, но то, что им нужно. Sondern das, was sie brauchen. Особенно, вы знаете, наши люди любят гречку. Ganz besonders lieben unsere Menschen den Buchweizen. И те, которые приезжают или приехали новые, und diejenigen, die neu gekommen sind, они даже не знают, как она называется по-английски. Sie wissen gar nicht, wie das in Englisch heißt. И они не знают, где ее купить. Und sie wissen nicht, wo sie ihn kaufen können. И я куплю по такой цене, und ich kaufe das zu einem solchen Preis, никто и один по Канаде и Америке не купит, что я куплю. Wie es niemand in Amerika und in Canada kaufen kann, zu dem Preis, wie ich es kaufe. Я покупаю у мельницы. Ich kaufe das in der Mühle. И может третью часть той цены, что люди платят. Und ich bezahle vielleicht den dritten Teil des Preises, was die Menschen bezahlen. Однажды я заехал в мельницу. Und einmal kam ich in die Mühle. И я купил 10 мешков. Und ich kaufte 10 Säcke. 9 простая, а 1 жареная. 9 einfachen und einen gebratenen oder gerösteten. И это дороже стоит, кажется, 12 долларов или что. Und das kostet ungefähr 12 Dollar mehr. И тот один выписывал этот наряд, а другие два грузили. Мне und папа. Einer hat diese Ware ausgeschrieben und die anderen haben sie aufgeladen. И вместо того, чтобы положить этот один мешок, они положили два. Und anstatt einen dieser Säcke reinzutun, haben sie zwei reingetan. Когда я сгружал, Als ich zu Hause auslud, эти мешки, diese Säcke, я знаю, я купил 10 и за 10 заплатил. Und ich wusste, ich habe 10 gekauft und für 10 bezahlt. Но вижу, что там 11. Aber ich sehe, dort sind 11. И почему 11? Warum sind es 11? И из этих жареных вышло 2 мешка. Und geröstete waren 2 Säcke voll. Через некоторое время, может, недель через 3, я снова был в этой мельнице. Nach einiger Zeit, vielleicht nach 3 Wochen, war ich wieder in dieser Mühle. И я говорю тому, кто выписывал мне эту гречку. Und ich sagte zu demjenigen, der mir diesen Buchweizen aufschrieb. Говорю, когда я был здесь последний раз, ich sagte, als ich das letzte Mal hier war, там произошла ошибка. Ist ein Fehler geschehen. Я купил один жареный, а положили 2. Ich habe einen Sack gerösteten gekauft und man hat mir 2 reingetan. Und jetzt schreib noch einen Sack auf, aber gib ihn mir nicht und ich werde ihn bezahlen. Als ich zu meiner Frau sagte, dass es so geschehen war, da sagte sie, ну, это ж не твоя вина. Das ist doch nicht deine Schuld. Я говорю, ну, это не честно. Aber ich sage, das ist aber nicht ehrlich. И когда я ему сказал это и заплатил за этот мешок, und als ich ihm das gesagt hatte und für diesen Sack bezahlt hatte, конечно, он неверующий человек. Er ist natürlich ein ungläubiger Mensch. И людям это непонятно. Und für die Menschen ist das unverständlich. Конечно, иногда Бог нам и допускает, может, даже испытывает нас этим. Natürlich, manchmal lässt Gott uns so etwas zu, um uns zu prüfen. Но мы здесь читали. Aber wir haben hier gelesen. Павел говорит. Paulus sagt, что мы имеем добрую совесть, dass wir ein gutes Gewissen haben, потому что во всем желаем вести себя честно, weil wir uns in allem ehrlich verhalten wollen. Хвала Господу за это. Ehre sei dem Herrn dafür. Братья, слава Господу. Brüder, Ehre sei dem Herrn. Нам в прибыль или в потерю, но мы должны поступать честно. Ob es uns zum Gewinn ist oder zum Verlust, wir müssen ehrlich handeln. Мы должны поступать по истине. Wir müssen nach der Wahrheit handeln. Amen. Amen. У Бога нет лжи. Bei Gott gibt es keine Он Lüge. Истинный Бог. Er ist der wahrhaftige Записали Gott. Вы? Habt ihr euch das aufgeschrieben? Материал Божьего строения. Das ist das Material am Bau Gottes. Строится на истине. Es wird gebaut auf der Wahrheit. Это номер один. Das ist Nummer eins. Номер два. Nummer zwei. Строение Божье должно строиться на любви. Der Bau Gottes muss auf der Liebe gebaut werden. Мы все знаем главный стих Библии. Wir alle kennen den wichtigsten Vers in der Bibel. Иоанн 3:16. Johannes 3, Vers 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Читаем мы Римлянам 5:5. Wir lesen in Römer 5, Vers 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Крещение Духом Святым. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Это не есть доктрина пятидесятников. Das ist nicht die Lehre der Pfingstler. Это доктрина Евангелия Иисуса Христа. Das ist die Lehre des Evangeliums Jesu Christi. И мы здесь прочитали. Und wir haben hier gelesen, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Без истинного и реального крещения Духом Святым. Ohne die wahrhaftige und wirkliche Taufe mit dem Heiligen Geist. Человек не может постигнуть полную любовь Божию. Kann der Mensch nicht in der Fülle die Liebe Gottes erreichen. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божиим. Слава Богу. Die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Geist Gottes. Amen, братья. Amen, Brüder. Без крещения Духом. Ohne dieses, ohne die Taufe mit dem Heiligen Geist. Вы можете чувствовать любовь Божию. Könnt ihr die Liebe Gottes spüren. Говорить о ней. Könnt von ihr sprechen. Кое-что переживать. Ihr könnt etwas erleben. Но вполне невозможно понять. Невозможно. Aber man kann es nicht in aller Fülle verstehen. Когда Господь крестит Святым Духом. Wenn der Herr mit dem Heiligen Geist tauft. Мы верим, что это идет со знамением иных языков, говорения языком. Wir glauben, dass dies einhergeht mit dem Zeichen der fremden Sprachen, der Zungen. Но это не все. Aber das ist nicht alles. Крещение Духом Святым. Die Taufe mit dem Heiligen Geist сопровождается излиянием великой любви в сердце, в душу человека. Wird begleitet durch das Ausgießen einer großen Liebe in das Herz des Menschen. И этого никто не знает. Und das weiß niemand. Только тот, кто получает. Nur derjenige, der es empfängt. Крещение Святым Духом. Die Taufe mit dem Heiligen Geist сопровождается великой радостью. Wird begleitet durch eine große Freude. На свете есть много писателей. Auf der Erde gibt es viele Schriftsteller. Но они все вместе не могут описать этой радости. Aber sie alle können diese Freude nicht beschreiben. Которую человек переживает во время крещения Святым Духом. Die der Mensch erlebt während der Taufe mit dem Heiligen Geist. Я знаю, о чем я говорю. Ich weiß, wovon ich rede. И вы, те, которые пережили, знаете. Und ihr, die ihr es erlebt habt, wisst es. Слава Богу. Ehre sei Gott. Крещение Духом Святым сопровождается. Die Taufe mit dem Heiligen Geist wird begleitet durch не только говорение языками, nicht nur durch das Sprechen in Sprachen, но неизреченным миром в душе, sondern auch von einem unaussprechlichen Frieden in der Seele. Halleluja. Halleluja. Слава Богу. Ehre sei Gott. Мир как река течет. Die Welt fließt dahin wie ein Fluss. Читаем Римлянам 13:10. Entschuldigung, der Frieden fließt dahin wie ein Fluss. Римлянам 13:10. Wir lesen Römer 13, Vers 10. Любовь не делает ближнему зла. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Amen. Amen. Братья и сестры, любовь не делает ближнему зла. Brüder und Schwestern, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses.